Milliardenwerte im Mülleimer. Roberto Recordare hat eine Geschichte, die Journalisten gewiss als sexy einstufen. Auf dem Weg nach Dubai und weiter nach Afghanistan, am Flughafen Fiumicino in Rom, zogen Finanzpolizisten den 51 Jahre alten Geschäftsmann für eine Kontrolle heraus, und während sie ihn zu einem Raum führten, um Schwarzgeld bei ihm zu suchen, fingerte er unbemerkt einen Umschlag aus seinem Aktenkoffer und entsorgte ihn in einem Papierkorb. »Mehr oder weniger 100 Milliarden«, sei der Wert der Titel darin gewesen, berichtete Recordare später im Auto einem Pärchen, mit dem er Geschäfte machte. Er habe von den Dokumenten noch Scans. Ich stelle mir vor, wie die Ermittler beim Auswerten der Abhörmaßnahme vom August 2017 grinsen mussten, denn Recordare sagte auch, dass die Beamten ihn danach irgendwo im Flughafen rausgelassen hätten und er herumgeirrt sei und den Papierkorb einfach nicht mehr gefunden habe. Papiere im Milliardenwert? Man könnte Recordare für einen Spinner halten, einer, der durchgeknallt ist, einen Phantasten. Doch wenn er Journalisten gegenüber sitzt, fixiert er seine Gesprächspartner mit seinen grün-braunen Augen und antwortet klar und überlegt. Interviews gibt er zu Hause. Die Reporter gehen dann vorbei an Bildern, die er selbst gemalt hat. Mahatma Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, entlang der Treppe, die zu seinem Büro führt. Eine grün getönte Wand. Oben dann alte Holztüren, italienischer Landhausstil und ein Bild des Staatsanwalts Nicola Crateri mit Teufelshörnern und Dracula-Zähnen. Recordares Körper ist sehr sportlich, sein Gesicht klar geschnitten, ein kahler Charakterkopf. Auf den Bildern der Überwachungskamera steht er stets kerzengerade da, immer unter Spannung. Gelegentlich scheint in den Interviews auf, dass ihm keiner etwas kann. Dann wirkt er überheblich und ist dabei doch sympathisch, mit Witz, eine merkwürdige Mischung. Dabei hat Recordare recht. Ihm kann tatsächlich keiner was. Die Ermittler halten ihn für einen Geldwäscher im Milliardenbereich, der für die Ndrangheta, die Cosa Nostra und die Camorra arbeitet. Und doch ist er in Freiheit. Er selbst beschreibt sich als normalen Geschäftsmann, der nichts Illegales tut. Zwei erfahrene Investigativjournalisten gingen für den Fernsehsender Al Jazeera seinem Fall nach und produzierten eine einstündige Doku. Italienische Fernsehmagazine berichteten über ihn. Ermittler hefteten sich mit größtem Aufwand über Jahre an seine Fersen, nachdem deutlich geworden war, dass bekannte und wichtige Mitglieder der Ndrangheta ihn hofierten. Und doch ist er ein Rätsel geblieben, für alle. Die Geldwäsche ist seit den Tagen Al Capones unendlich komplex geworden und Recordare weiß das. Recordare stammt aus Palmi in Kalabrien. Er war oder ist in eine Vielzahl von Unternehmen involviert, in seinem Heimatort, auf Malta, angeblich auch in Georgien und Tadschikistan. Viele tragen Golem im Namen. Eine Golem-Stiftung in London ist inzwischen gelöscht. In einer Meldung der Nachrichtenagentur ANSA ist Recordare als Teil der unsichtbaren Ndrangheta beschrieben. Belegt ist, dass er in Kontakt mit Mafiosi steht, auch konspirativ, die in ihren Clans höhere Positionen einnehmen. In der Polizeiakte beschrieben die Ermittler auf mehr als 500 Seiten viele Treffen und einige der Vorgehensweisen Recordares. Dass sie in Prozessakten geriet und damit veröffentlicht wurde, war wohl ein Versehen. Recordare äußerte in abgehörten Unterhaltungen immer wieder die Sorge, abgehört zu werden. Er flüsterte, tauschte sich mit anderen aus, welche Messenger noch sicher seien, ließ sein Telefon im Auto und redete in sicherer Entfernung mit Geschäftspartnern. Er arbeite mit Konten, so die Akte, die keine IBAN hätten, auf erfundene Inhaber eingerichtet und mit einem digitalen Schlüssel gesichert seien. Auf diesen Konten sollen seinen Angaben zufolge 136 Milliarden Euro liegen. Insgesamt, schreiben die Ermittler, verwalte Recordare 500 Milliarden Euro. 500 Milliarden! Er verfüge über Konten in einer Vielzahl von Ländern und arbeite mit Bankern ab einem bestimmten Level, die befugt seien, gewisse Operationen auszuüben. Und er nutze Länder für sich, die nicht gerade für Geschäfte naheliegen: Afghanistan, Pakistan, Malaysia, Tadschikistan. Gerade das Banksystem in muslimischen Regionen sei abgeschirmt gegen die Überwachung etwa durch die USA, sagte Recordare. Und ständig ist er unterwegs: Türkei, Malaysia, Afghanistan, Dubai, Tadschikistan und Deutschland. Deutschland?